äußern zu meinen Rosen hin. Da fangt's mir an zum Kitzeln, ja, Herrschaftsakradie. Dies ist das Heu in meiner Nase, es kitzelt wie verrückt da hin und her. Und mit dem Heu in meiner Nase, da wollt es lustig sein, auch gar nicht schwer. Zum Trinken als Tinktur. Und wenn's ins Haar mal zwickt, gibt's Haarmassage pur. In Decken und Matratzen, als Bio und Natur. Und ist es euch zu fad, gibt's ein Heublumenbad. Dies ist das Heu in meiner Nase. Es kitzelt wie verrückt da hin und her. Und mit dem Heu in meiner Nase, da wollt es lustig sein, auch gar nicht schwer. Als Wunderheilmethode setzt man es heute ein. Und fangt es an zu jucken, dann kann's nur eines sein. Ja, was kann's denn sein? Dies ist das Heu in meiner Nase. Es kitzelt wie verrückt da hin und her. Und mit dem Heu in meiner Nase, da wollt es lustig sein, auch gar nicht schwer. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.